Text 2. Wo ist denn der Beamer? Beamer? Hier ist keiner. Ich habe auch keinen auf der Liste. Brauchen Sie denn einen? Im Materialraum steht ja noch einer. Den können Sie ja mal haben. Wann brauchen Sie ihn denn? Heute Nachmittag. Aber bringen Sie den Beamer doch lieber jetzt schon mal. Das geht leider nicht. Aber in der Mittagspause bringe ich ihn. Versprochen ist versprochen. Moment, das muss ich aber doch mal notieren. So, der Beamer ist notiert.